Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, den 16. März 1790. Anbei erhältst du eine Seltenheit, Jamben, von mir. Sie sind das Produkt einer glücklichen Stimmung. Es kann viel Zeit vergehen, ehe ich wieder imstande bin, nur eine Seite von dieser Art zu machen. Ich fand mich reich an dichterischem Stoff und voll Eifers, meinem Produkte so viel Schönheit als möglich aufzugeben. Dass ihm der Reim fehlt, ist bloß Unvermögen von mir. Ich weiß recht gut, was es dadurch gewinnen würde, aber bei meinem Mangel an Übung war mir die Schwierigkeit zu groß. Ich verzweifelte, sie zu überwinden, ohne entweder gute Ideen aufzuopfern oder den Zwang zu deutlich merken zu lassen. Aber an den Jamben habe ich nach Möglichkeit gefeilt. In der Zäsur und in der Abwechslung der männlichen und weiblichen Jamben wirst du einige von deinen Vorteilen wieder erkennen. Jetzt sage mir, was du von dieser Gattung hältst. Wenn dies Gedichte sind, so getraue ich mir, dergleichen manchmal zu machen, wenn ich gerade viel brauchbaren Stoff vorrätig und eine begeisternde Aufforderung habe. Ich habe gefunden, dass dergleichen Episteln wenigstens mehr poetische Diktion erlauben als prosaische Briefe, und dadurch gewinnt man die Bequemlichkeit, Ideen, die zu einer Abhandlung noch nicht reif sind, in die Welt zu bringen. Wohlklang und Mannigfaltigkeit lässt sich in Jamben auch ohne Reim bewirken. Lebe wohl, Grüße von M. D. und Kunzen, der jetzt bei uns ist. Dein K.